Wie gesagt, querbeet. So aus der Mitte der 80er Jahre. Ich bin 9 Meter groß und alles mehr als wichtig. Ich bin 12!